Genosse Kim Jong-un, Vorsitzender der Partei der Arbeit Koreas, Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der Demokratischen Volksrepublik Korea und oberster Befehlshaber der koreanischen Volksarmee, besichtigte das Bunsan-er Kraftwerk Armee und Volk, ein Produkt des Schaffens mit eigener Kraft. Er wurde begleitet von Chaeryong-hae, Mitglied des Präsidiums des Politbüros und stellvertretendem Vorsitzenden des Setka der Partei der Arbeit Koreas und stellvertretendem Vorsitzenden des Komitees für Staatsangelegenheiten der DVJK und den weiteren verantwortlichen Funktionären des Setka der Partei der Arbeit Koreas. Kim Jong-un begab sich zuerst auf den gigantischen Staudamm des Bunsan-er-Kraftwerkes Armee und Volk. Er überblickte das blaue Wasser vom großen künstlichen See und sagte dabei mit Nachdruck, es sei herrlich und majestätisch. Hier begreife er erneut, wie großartig und fürstlich die Geisteskraft derjenigen sei, die fest entschlossen seien, die schöpferische Kraft und Weisheit der Koreaner, die die große Natur beliebig umgestalten, seien unerschöpflich. Durch den Bau des Bunsan-er-Kraftwerkes Armee und Volk sei ein festes Fundament dafür gelegt worden, für die Wirtschaftsentwicklung und die Verbesserung des Volkslebens in Bezug auf die Elektroenergie und das Trinkindustrie und Bewässerungswasser noch mehr zu erzeugen. Auch die Landschaft dieser Gegend sei schöner geworden. Dadurch habe sich eine sichere Aussicht dazu geöffnet, den Herzenswunsch von Genossen Kim Jong-il nach der Verbesserung des Lebens der Bevölkerung vom Bezirk Gangwon glänzend zu erfüllen. Bei der Fahrt zum Staudamm des Bunsan-er-Kraftwerkes Armee und Volk habe er viele steile Berge gesehen. Doch Kim Jong-il habe sich auch an diesen Ort begeben, um den Bewohnern von Bezirk Gangwon ein glückliches Leben zu gewährleisten. Wenn er daran denke, werde er zutiefst gerührt. Dieses Kraftwerk sei ein posthumes Kraftwerk, das vom aufopferungsvollen Einsatz von Kim Jong-il, seinem patriotischen Willen und seinem Wunsch nach dem Aufbau eines starken Landes zeuge. Die funktionäre Parteimitglieder und Werktätigen vom Bezirk Gangwon hätten mit großer Sehnsucht nach Kim Jong-il, der sich aufopferungsvoll darum bemüht habe, ihnen ein großes Glück zu schenken, einen energischen Kampf für die Durchsetzung der vom Führer hinterlassenen Hinweise und die Verteidigung der Parteipolitik geführt und dadurch mit eigener Kraft des Bezirkes den groß angelegten Bau des Kraftwerkes ausgeführt, was ein stolzes Wunder bedeutet. Die Bewohner von Bezirk Gangwon, die sich mit Kim Jong-il blutsverwandt fielen, hätten ihm das Bunsan-er-Kraftwerk Armee und Volk als ein Geschenk dargebracht. Das blaue Wasser vom großen künstlichen See des Kraftwerkes werde als Quelle seiner Liebe zum Volk ewig in ihre Herzen einfließen. Kim Jong-un blickte wiederholt auf den Staudamm des Bunsan-er-Kraftwerkes Armee und Volk und bemerkte dabei, er halte den Staudamm des Kraftwerkes für die Mauer des festen Willens der Armee und des Volkes, trotz aller Wechselfälle ewig mit der Partei Leben und Tod zu teilen, sowie für die Höhe der unbesiegbaren Macht der einmütigen Geschlossenheit von Armee und Volk um die Partei. Er zeigte auf die Worte aus eigener Kraft schaffen, die am Staudamm angebracht wurden, und sprach dabei, es seien wirklich ermutigende Worte. Dieses Kraftwerk habe es erneut bewiesen, dass man nur durch das Schaffen aus eigener Kraft überleben und alles schaffen könne, wenn man die Entwicklung mit eigener Kraft als Triebkraft betrachte. Das Kraftwerk zeuge vom unbeugsamen Angriffsgeist der Partei der Arbeit Koreas. Niemand in dieser Welt kenne den unbeugsamen Geist der Koreaner, mit eigener Kraft, Technik und Ressource um jeden Preis einen starken sozialistischen Staat aufzubauen brechen. Danach besichtigte Kim Jong-un das Traditionskabinett des Bunsan-er-Kraftwerkes Armee und Volk und den Generatorenraum und die Steuerungszentrale des Bunsan-er-Kraftwerkes Armee und Volk Nummer 2 und informierte sich dabei ausführlich über die Bauarbeiten und die Stromerzeugung und Versorgung. Er unterstrich, das Bunsan-er-Kraftwerk Armee und Volk sei herrlich rekonstruiert worden. Auch die Bauwerke seien auf einem hohen Niveau errichtet worden. Er zolle den Bewohnern von Bezirk Gangwon, die mit eigener Kraft das Kraftwerk als ein monumentales Bauwerk errichtet hätten, großen Respekt. Die Großtat der Bewohner von Bezirk Gangwon, die ein glänzendes Kapitel in der Geschichte des Aufbaus des starken und gedeihenden Vaterlandes eingeleitet hätten, gelten als ein wertvoller Reichtum, der mit der Geschichte der Partei der Arbeit Koreas ewig überliefert werden solle. Dann gab er wertvolle Hinweise, die als Richtschnur für die Verwaltung und den Betrieb des Bunsan-er-Kraftwerkes Armee und Volk gelten. Ja, bis daraufhin die Maschinen und Anlagen des Kraftwerkes ausgezeichnet zu warten und ihren ursprünglichen Zuständen zu erhalten, den Zwischenverlusten des Elektrizitätsübertragungssystems vorzubeugen, durch die Verbesserung der technischen Qualifikationen der Maschinisten mit den Maschinen und Anlagen sicher und geschickt umzugehen und das integrierte Produktionssystem auf einem höheren Niveau zu schaffen. Bei der Besichtigung des Wonsano-Kraftwerkes Armee und Volk, so Kim Jong-un, habe er sich mit dem Kampfgeist der Bewohner von Baekjeong-won vertraut gemacht. Dabei habe er sich davon überzeugt, dass er mit dieser willensstarken Bevölkerung, die nach dem Appell der Partei den Berg verlege und das Meer zuschütte, alle Schwierigkeiten überwinden und in absehbarer Zeit das Torschild starker sozialistischer Staat aufhängen könne. Die funktionäre Parteimitglieder und Werktätigen von Bezirk Gangwon, die ein weiteres großes Kraftwerk im Bezirk gebaut hätten, seien unbeugsame Kämpfer, die die große Lebenskraft der Priorität der Entwicklung mit eigener Kraft durch Praxis bewiesen hätten. So nannte er sie Schöpfer des Geistes von Bezirk Gangwon und betonte, dass das ganze Land ihnen nacheifern solle. Damit fragte er ihnen das größte Vertrauen entgegen. Er schätzte die Arbeit des Bezirkskomitees Gangwon der Partei der Arbeit Koreas hoch. Durch den Bau des Wonsano-Kraftwerkes Armee und Volk mobilisierte es die Geisteskraft der Volksmassen, die von Kim Jong-il hinterlassenen Hinweise mit dem Leben durchsetzen wollen, maximal, entfaltete unter ihnen eine dynamische organisatorische und politische Arbeit dazu, sich mit der Überzeugung, dass man nur sich trauen solle, Gewalt zu erheben und bestätigte durch die Praxis die Wahrheit, dass man aus nichts alles schaffen könne. Weiter hobe er hervor, alle Parteiorganisationen sollten wie das Bezirkskomitee Gangwon der Partei der Arbeit Koreas, das durch harten Kampf schöne Erfahrungen gesammelt habe, beim Generalmarsch für die Durchsetzung der Beschlüsse des 7. Parteitages, die von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il hinterlassenen Hinweise und die Parteipolitik für lebenswichtig halten, die Parteimitglieder und die Bewohner zur Schaffung des Malima-Tempos kräftig aufrütteln und beim Aufbau des starken sozialistischen Staates einen glänzenden Sieg erringen. Sein Vertrauen und seine Erwartung gegenüber den Bewohnern von Bezirk Gangwon seien größer geworden. Sie sollten sich mit den erzielten Erfolgen nicht zufrieden geben, bei der Schaffensarbeit und dem Aufbau größere Leistungen vollbringen und sich in allen Hinsichten an die Spitze des ganzen Landes stellen. So gab er ihnen Kraft und Mut. Die Belegschaft des Wonsano-Kraftwerkes Armee und Volk bezeigte dem Genossen Kim Jong-un, der in der Zeit, wo er mit der Leitung des letzten Sturmangriffs für den siegreichen Abschluss des 200-Tage-Kampfes der Treue sehr beschäftigt ist, ihr Kraftwerk besuchte, ihr den Weg erhellte und sich mit ihr ein Erinnerungsfoto machen ließ, ihre Dankbarkeit und fasste den glühenden Entschluss dazu, seine Hinweise, die er bei der Besichtigung des Kraftwerkes gab, konsequent durchzusetzen.